Im Namen der Macht. Ein Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Stephen Horn. Erster Teil. Ich hatte mit Martin Greens Verschwinden nichts zu tun. Ich hatte überhaupt nichts zu tun. Ich vertrieb mir irgendwie die Tage und die Nächte, einen nach dem anderen. Setzen Sie sich, Philipp, wie geht's Ihnen denn so? Ich habe vor, mir eine Weile freizunehmen. Kennen Sie Martin Green? Nein. Er ist verschwunden. Das wird morgen in der Post stehen. Ellen... Es wird Zeit, dass Sie wieder an die Arbeit gehen. Ich glaube nicht, dass ich schon so weit Er arbeitet für den Senat, ist leitender Referent im Geheimdienstausschuss, Warren Youngs Ausschuss. Ellen... Green hatte Zugang zu brisanten Geheimnissen. Das FBI geht davon aus, dass in dieser Angelegenheit die nationale Sicherheit tangiert ist. Und wir möchten, dass Sie die Ermittlungen leiten. Ja. Der Justizminister und ich. Sie sind für diese Aufgabe qualifiziert. Inwiefern? Der Vizepräsident hat endlich eingesehen, dass man ihn nie als Vorsitzsnachfolger nominieren wird. Also stellt Warren Young die beste Chance der Partei dar, das Weiße Haus zu behalten. Aber ein Spion direkt unter Youngs Nase könnte das Ende seiner Kandidatur bedeuten. Und zwar noch vor der ersten Vorwahl. Wir kümmern uns nicht um Politik, Ellen. Wir sind das Justizministerium. Falls Sie es vergessen haben, Philipp. Senator Young und der Präsident, der Chef Ihres und meines Chefs, sind in derselben Partei. Wenn unsere Ermittlungen ergeben, dass Warren Young aus dem Schneider ist, weil Green kein verdammter Spion ist, wird die Opposition ziemlich laut Parteinahme schreien. Und da komme ich ins Spiel. Warum sollten Sie sich einspannen lassen, um Young zu helfen? Weil mein Chef, der Justizstaatssekretär Alan Evans, es so angeordnet hat? Nicht Sie. Für Philip Barclay ist die Wahrheit wichtiger als Politik und Eigeninteressen. Das wissen alle. Und Sie werden es nie vergessen, stimmt's, Ellen? Was geschehen ist, war nicht richtig, lässt sich aber nicht mehr ändern. Vorbei ist vorbei. Ich verlasse Washington. Verlassen? Wohin? Um was zu tun? Oregon. Da suche ich mir ein von Bergen umgebenes Städtchen und werde Angestellter in einer Kanzlei. Was passiert, wenn Sie einen Rückfall erleiden? Der Fachbegriff lautet Nervenzusammenbruch. Sie waren wie oft dreimal in der Klinik und wieder draußen. Hören Sie, Philipp, machen Sie die Arbeit. Wenn sie beendet ist, sorge ich dafür, dass Sie eine Stellung bei der Bundesanwaltschaft in Portland bekommen. Und wenn ich ablehne? Sie sind ein unproduktiver Anwalt, der dem Steuerzahler auf der Tasche liegt. Ist das deutlich genug? Wann brauchen Sie meine Entscheidung? Ihre FBI-Agentin wartet vor der Tür. Kommen Sie rein, Blair! Philip Barclay, Special Agent Blair Turner. Hallo. Hallo. Blair gehört der Abteilung Spionageabwehr an und erfreut sich größter Wertschätzung. Philip hier ist ein alter Hase, er war schon überall, kennt sich auf dem Hill aus. Seine Erfahrung wird sich als nützlich erweisen. Das hört sich gut an. Philip hat bei dieser Operation übrigens die Gesamtleitung. Verstehe. Sie beide geben zweifellos ein gutes Team ab. Zweifellos. Ich habe auch keine Zweifel. Gut, der Minister will über Fortschritte auf dem Laufenden gehalten werden. Informieren Sie mich also möglichst häufig. Wann möchten Sie gern anfangen, Agent Turner? Kommen Sie morgen früh um 8 in mein Büro. Da habe ich die Akten und teile Ihnen die neuesten Ermittlungsergebnisse mit. Und so wurde ich am nächsten Morgen wach und hatte eine Aufgabe. FBI-Agentin Blair Turners Büro lag im zweiten Stock des Edgar Hoover Building an der Pennsylvania Avenue. Um 11 haben wir einen Termin mit Senator Young. Er wird uns vermutlich seine Unterstützung anbieten. So wird's wohl sein. Ist Ihnen klar, dass wir den wahrscheinlich nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten treffen werden? Ist sehr gut möglich. Ich schätze, wir haben die Chance, ihn mit unserer Professionalität zu beeindrucken. Ich glaube, man wird unsere Professionalität besser zu würdigen wissen, wenn der Senator unsere Schlussfolgerungen macht. Darf ich offen reden? Bitte sehr. Ich bin gerade mal 4 Monate in Washington und schon kriege ich so einen Auftrag. Also frage ich mich, bin ich auf der Überholspur oder gibt es da einen Haken? Nur weiter. Ich will nicht in irgendwas reingezogen werden, okay? Ich will nur alles richtig machen, dann wird sich alles andere schon ergeben. Damit einverstanden, dass wir es korrekt angehen. Also gut. Bevor ein Senator zu einem Termin erscheint, tauchen ein oder zwei Mitarbeiter auf, deren Aufgabe darin besteht, die Lage zu sondieren, einem mitzuteilen, was der Boss hören oder sagen will und dafür zu sorgen, dass man nicht länger bleibt als erwünscht. Vor Warren Youngs Erscheinen tauchte sein Wahlkampfmanager Jared Sanders auf. Und lotste mich in ein kleines Büro. Wir sind uns nie begegnet. Ich fand wichtig, dass wir das nachholen, bevor Sie den Senator sprechen. Sanders war einer aus der neuen Garde freischaffender Profis. Man wurde auf ihn aufmerksam bei den Wahlen eines Bürgermeister-Aspiranten, der wegen Wertpapierbetrugs unter Anklage stand. Er festigte seinen Ruf mit der Wiederwahl eines amtierenden Gouverneurs, der während seiner ersten Amtszeit nur mit knapper Not ein Amtsenthebungsverfahren überstanden hatte. Ich will sicher gehen, dass es keine Missverständnisse über Ihren Auftrag gibt. Der wurde mir erklärt. Ich weiß, aber ich fand, Sie sollten es aus erster Hand hören. Diese Spionagegeschichte ist nichts weiter als ein Haufen Dreck, was Ihre Untersuchung zweifellos bestätigen wird. Verstehe. Ich sag's Ihnen klipp und klar, so wie bei uns zu Hause im Süden. Wenn Sie versuchen, irgendwelche alten Rechnungen zu begleichen, kriegen Sie einen Schlag. Wie eine Zecke. Miss FBI da draußen wird rausfinden, dass im Ausschuss des Senators nicht spioniert wurde. Und Sie werden Ja und Amen dazu sagen. Und zwar laut, wie ein Evangelist bei einer Erweckungspredigt. Amen ruft Philip Barclay. Amen ruft der Justizminister. Amen rufen die Zeitungs- und Fernsehfuzzis. Und wenn sich alle ausgerufen haben, wenn der Chor seine Gewänder eingepackt hat und das Zelt zusammengefaltet wurde, dann steigen Sie in den Bus und fahren Richtung Sonnenuntergang. Ich muss zu meiner Besprechung. Lassen Sie nur, Philip Barclay, die Arbeit wartet. Ich kannte Warren Young. Ich kannte ihn schon seit Jahren, noch aus der Zeit, bevor er Senator wurde. Warren Young sah gut aus, hatte eine schnelle Auffassungsgabe, war intelligent und sehr charmant. Und außerdem, was am wichtigsten war, hieß sein Vater Edward Young. Und Edward Young hatte einen Plan. Diesen Plan hatte er nicht selbst entworfen, sondern bei Joe Kennedy abgeguckt. Er wollte seinen Sohn im Eilzugtempo vom Kongressabgeordneten zum Präsidenten machen. 9 Jahre später näherte sich Edwards Plan seiner Verwirklichung. Wir alle erhoben uns, als Warren Young den Raum betrat und direkt auf Blair zuging. Er hielt ihre Hand fest, während er ihr anvertraute, wie froh er darüber sei, dass sie die für den Fall zuständige FBI-Agentin war. Philip, lange ist's her. Ja, das stimmt. Wie geht's Ihnen, Senator? Noch vor ein paar Tagen hätte ich mit hervorragend geantwortet. Was für eine groteske Vorstellung, dass Martin ein ausländischer Agent sein soll. Aber wie grotesk der Gedanke auch sein mag. Als Vorsitzender des Geheimdiensteausschusses bin ich entschlossen, für eine gründliche Untersuchung zu sorgen. Wir werden gründlich ermitteln. Gut. Sehr gut. Agent Turner, teilen Sie uns doch bitte mit, was das Büro herausgefunden hat. Sie wissen bereits, dass Mr. Green nicht mehr gesehen wurde, seit er am 30. August das Ausschussbüro verlassen hat. Andere Mitarbeiter des Ausschusses erklären, er habe sich in den 3 Wochen vor seinem Verschwinden seltsam benommen. Was meinen Sie mit seltsam? Sie sagten, er habe nervös und unkonzentriert gewirkt. Außerdem sei er... Die Hälfte der Leute hier sind die Hälfte der Zeit nervös oder unkonzentriert. Kein gutes Zeichen. Wie Sie vielleicht wissen, Senator... Die Besprechung dauerte gerade mal 30 Sekunden und schon hatte er sie zweimal unterbrochen. Er sagte, er werde wegen familiärer Angelegenheiten in New Jersey sein. Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass er nicht nach Hause fuhr. Was hat er denn gemacht? Wissen noch nicht, was er gemacht hat, nehmen aber an, dass er in der Gegend von New York war und überprüfen seine dortigen Freunde und Bekannten. Bisher haben wir niemanden gefunden, der in dieser Woche Kontakt mit ihm hatte. Wir sollten wohl herausfinden, welche Mitarbeiterin in jener Woche Urlaub hatte. Die Tür ging auf. Sämtliche Köpfe drehten sich in diese Richtung, als Mrs. Warren Young energiegeladen und farbenfroh ins Zimmer rauschte. Guten Morgen alle miteinander. Hoffentlich habe ich nichts verpasst. Liebling. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ich stand auf, während Mrs. Young mit ausgestreckten Armen auf mich zukam. Philip. Mit 25 war Constance Young die begehrteste Frau auf dem Capitol Hill gewesen. Mit 35 war sie noch besser. Ihre Gesichtszüge hatten strikte Anweisung, der Zeit nicht nachzugeben. Gut siehst du aus. Danke. Constance, das ist Special Agent Blair Turner vom FBI. Großartig. Wirklich erfreulich, dass das Büro Frauen endlich Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Zu meiner Zeit im Justizministerium habe ich einige der dafür erforderlichen Schlachten geschlagen. Die Andeutung, dass Agent Turner ihre Karriere der Frauenquote verdankte, kam nicht gut an. Das Büro hat mich immer sehr fair behandelt. Nur zu, Agent Turner. Sie wollten uns gerade von der Woche erzählen, die Martin offenbar in New York verbrachte. Sein Verhalten deutet darauf hin, dass er nicht aus den üblichen Gründen dort war. Er war bestrebt, keine Spuren zu hinterlassen. Constance, Sie versuchen immer noch herauszufinden, was er da oben gemacht hat. Ich deutete an, er könnte eine Frau getroffen haben zu einem heimlichen Rendezvous. Wahrscheinlich. Martin ist ein gut aussehender Mann. Wir ermitteln in alle Richtungen. Aber heute Morgen erhielten wir eine Information, die unsere Besorgnis verstärkt. Was meinen Sie? Vor 14 Tagen haben sich Green und eine Mitarbeiterin der ungarischen Botschaft auf der Terrasse der National Portrait Gallery einen Tisch geteilt. Sie trafen unabhängig voneinander ein und gingen anschließend getrennte Wege. Sprachen beim Essen aber etwa eine halbe Stunde miteinander. Auf dem Tisch lagen Papiere. Wir wissen aber nicht, wer sie mitgebracht hat. Green steckte sie beim Gehen in seine Aktentasche. Mal sehen, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ein Mitarbeiter des Geheimdiensteausschusses wurde observiert und niemand hat den Vorsitzenden davon in Kenntnis gesetzt. Mrs. Young hatte das Kommando übernommen. Observiert wurde nur die Mitarbeiterin der ungarischen Botschaft. Ihn haben wir erst als Green identifiziert, als sein Foto heute Morgen in der Zeitung auftauchte. Jetzt komme ich aber wirklich nicht mehr mit. Sie haben ihn gründlich überprüft, damit er für den Ausschuss arbeiten konnte. Im Hoover-Gebäude gibt es eine Akte mit seinem verdammten Foto drin. Wir haben bei Tausenden von Menschen Sicherheitsüberprüfungen vorgenommen. Und welchen Schluss ziehen Sie aus dieser Sache, Agent Turner? Jedenfalls erscheint ein Verrat von Staatsgeheimnissen dadurch wahrscheinlicher. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Woher wollen Sie wissen, dass Martin und diese Ungarin nicht einfach nur Freunde oder ein Liebespaar waren? Woher wollen Sie wissen, dass es nicht andersherum war? Dass nicht Sie ihm für den Geheimdiensteausschuss nützliches Material geliefert haben? Dahingehend ist nichts bekannt. Teilen Ihre Vorgesetzten diese Ansicht? Ich habe das nicht mit meinen Vorgesetzten besprochen. Das ist Ihre Auffassung. Das ist niemandes Auffassung. Bringen wir das hinter uns. Haben Sie noch weitere Informationen zu berichten? Zurzeit nicht. Aber ich würde Sie gerne etwas fragen. Und zwar? Laut den Gesprächsnachweisen wurden am Abend vor Greens Verschwinden von seinem Büroapparat 2 Telefonate zu Ihnen nach Hause geführt. Erinnern Sie sich daran? Ich erinnere mich an keine Anrufe von Ihnen. Die Telefonate fanden spät statt, nach 22 Uhr. Das eine dauerte 2, das andere fast 8 Minuten. Ich sagte, ich erinnere mich nicht. Vielleicht hat mich jemand anderes auf seinem Apparat angerufen. Ich bekomme zu jeder Uhrzeit Anrufe meiner Mitarbeiter. Wir haben alle Mitarbeiter im Büro befragt. Niemand kann sich erinnern, Sie an jenem Abend angerufen oder auch nur das erwähnte Telefon benutzt zu haben. Haben Sie Ihren Vorgesetzten informiert, dass Sie heute beabsichtigten, Senator Young einem Kreuzverhör zu unterziehen? Ich möchte nicht respektlos erscheinen, Mrs. Young. Ich stelle lediglich Fragen. Jetzt werden Sie auch noch herablassend. Sind Sie dazu befugt oder nicht? Das ist eine Untersuchung. Ich soll Fragen stellen. Dazu brauche ich keine besondere Erlaubnis. Für wen halten Sie sich eigentlich? Was erlauben Sie sich so mit meiner Frau zu reden? Senator, ich glaube... Wenn Sie glauben, Philip Barclay, dass ich ruhig da sitze, während Sie alles kaputt machen, wofür ich gearbeitet habe, ist Ihre Behandlung noch lange nicht abgeschlossen. Senator, Mr. Barclay hat nicht... Aber Warren Young stapfte schon aus dem Zimmer. Constance erhob sich und musterte Blair kühl. Ich rufe den Justizminister an. Ich will, dass sie beide abgelöst werden. Du enttäuschst mich, Philip. 10 Minuten später waren Blair und ich auf dem Rückweg zur Metrostation. Das Schweigen hielt an, bis wir den Bahnsteig erreichten. Mit ihm wäre ich fertig geworden, wenn sie ihn nicht aufgestachelt hätte. Mit Typen wie ihm bin ich schon immer fertig geworden. Bei ihr brauchte ich Hilfe. Wir waren verheiratet. Wer war verheiratet? Constance und ich. Sie und Constance Young? Ja. Verheiratet? Genau. Wenigstens brauche ich mich jetzt nicht mehr zu wundern, warum ich diesen Auftrag bekommen habe. Ich dachte, Evans hätte es Ihnen erzählt. Constance hat sich von mir scheiden lassen und Warren geheiratet. Er ist ja toll. Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Geben Sie den Fall an. Um einen Fall abzugeben, muss man erstmal einen Fall haben. Wir werden abgelöst. Man wird uns nicht ablösen. Uns den Fall zu entziehen, würde den Medien zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt ein gefundenes Fressen bescheren. Unsere Namen wurden noch nicht veröffentlicht. Die Medien wissen gar nicht, dass uns der Fall entzogen wird. Sie würden es wissen, wenn es eine undichte Stelle gäbe. Sie würden es den Medien stecken. Kommt nicht darauf an, was ich tun würde. Es kommt darauf an, dass Sie nicht sicher sein können, was ich tun würde. Ich muss auf keine Karriere Rücksicht nehmen. Außerdem halten Sie mich für labil. Evans hatte recht. Sie kennen sich wirklich aus. In meinem Büro wurde ich von einem klingelnden Telefon erwartet. Es war Alan Evans, der mir mitteilte, dass der Justizminister beschlossen hatte, uns nicht abzulösen. Philip, überlassen Sie die Ermittlungsarbeit dem FBI. Falls etwas in die Hose geht, irgendein Dokument verschwindet oder Zeugen behaupten, ihre Aussagen seien verdreht worden, kann man das nicht Ihnen anhängen. Sie schreiben hübsche, neutrale Berichte zu meinen Händen. Na schön. Ich sitze nicht gern auf der Bank am Grab meiner Tochter. Sie steht zu weit von ihrem Grabstein entfernt. Gewöhnlich beginne ich trotzdem auf der Bank, vor allem wenn der Boden kalt oder nass ist. Aber dann kommen wir ins Plaudern und ich rücke immer näher, wenn es ernst wird. Ich erzähle ihr, sie fehle mir so sehr, dass ich bei äußerst unpassenden Gelegenheiten anfange zu weinen. Und ich erzähle ihr, dass wir irgendwann alle wieder zusammen sein werden. Am Ende hocke ich immer auf dem Boden. Ich hole die Puppe heraus, um ihr zu zeigen, dass ich sie habe. Constance wollte, dass ich sie in den Sarg lege, und als sie die Puppe im Haus fand, war es mit uns aus. Das wäre zwar sowieso passiert, aber damit hatte es sich endgültig. Ich erzählte meiner Tochter von meiner neuen Aufgabe. Ich erzählte ihr, dass ihre Mutter immer noch sehr schön sei. Ich erwähnte nicht, was auf der Besprechung geschehen war. Ich erzähle nie die schlimmen Dinge, wie nach ihrem Tod alles schiefgegangen war. Als ich zurück in mein Büro kam, lag auf meinem Schreibtisch ein brauner Umschlag von Blair. Er enthielt Greens Akte, sämtliche banalen Details. Martin Green kam in Brooklyn, New York zur Welt und wuchs in einem Vorort in New Jersey auf. Sein Vater arbeitete als Wirtschaftsmathematiker für eine Versicherung in Newark und seine Mutter war Sekretärin bei der örtlichen Synagoge. In der Familie legte man großen Wert auf Bildung. Princeton war mehr oder weniger eine Verlängerung der Highschool. Green schloss sich der Hillel-Gesellschaft für jüdische Studenten an, nahm aber kaum am gesellschaftlichen Leben der Uni teil. Der Höhepunkt seiner Lebenskurve erwartete ihn in Washington, einem Mekka für intelligente, energiegeladene und hochmotivierte Menschen mit viel Eigeninitiative. Er begann als Mitarbeiter im Ausschuss für internationale Beziehungen und wechselte zum Bankenausschuss, als dort die Anhörungen über die Schweizer Banken und den Holocaust abliefen. Bald beförderten ihn sein Scharfsinn und sein Fleiß immer weiter nach oben. Neben der Arbeit schloss er sich einer aufstrebenden Synagoge an. Nach 10 Jahren in Washington war Martin Greens Leben allem Anschein nach komplett. Eine anregende Umwelt, eine befriedigende und gut bezahlte Arbeit, ein Zirkel tüchtiger Freunde sowie die Beziehung zu einer gewissen Diana Morris, mit der er auch zusammenlebte. Doch irgendetwas hatte bewirkt, dass er das weitersuchte. In den nächsten 3 Tagen hielt ich Abstand zu Blairs Ermittlungen. Wie Blair vorhergesagt hatte, kam von der Polizei nichts Neues. Der Druck lastete auf dem FBI und die Verantwortung lag auf dem Schreibtisch der für diesen Fall zuständigen Agentin. Es war eine beeindruckende Operation, an der ich aber nicht teilhatte. Es klingelte an der Tür. Das hatte es noch nie gegeben, nicht in den 2 Jahren, die ich dieses Apartment bewohnte. Bittest du mich rein? Klar, du hast mich nur überrascht, das ist alles. Tut mir leid, dass ich so hereinplatze, aber ich fuhr gerade nach Hause, als mir klar wurde, dass ich mit dir reden muss. Es war eine spontane Eingebung. Ich habe mich wohl kaum verändert, oder? Wohl eher nicht. Ich hätte vorher angerufen, aber mein Handy ist tot. Der Akku ist leer. Sie musterte die Couch, ehe sie sich darauf setzte. Ich will, dass das, was ich dir jetzt sage, unter uns bleibt. Versprich mir das. Ich arbeite an einem Fall, Constance. Also gut. Die Telefonate, nach denen diese FBI-Frau gefragt hat, wurden mit mir geführt. Martin hat dich von seinem Büro aus angerufen. Ein paar Tage vorher war ich auf einem Empfang in der Phillips Gallery. Auf dem Heimweg fuhr ich bei Warrens Büro vorbei. Ich wollte ein Notizbuch holen, das Warren am nächsten Tag für ein Hearing brauchte. Es sollte auf seinem Schreibtisch liegen, doch da war es nicht. Also bin ich rüber in die anderen Büros, um nachzusehen, ob mir jemand helfen konnte. Nur Martin arbeitete noch. Er stand am Kopierer, kopierte vor sich hin und sah mich erst, als ich direkt an seinem Ellbogen war. Er hat sich fast zu Tode erschrocken. Du hast wohl kein Mineralwasser in Flaschen, oder? Ich habe Cola Light und etwas Saft, glaube ich. Cola Light wäre fabelhaft. Sie folgte mir in die Küche und sah zu, wie ich Eis in ein Glas füllte. Ich habe mir gedacht, die Grabstelle ein wenig gärtnerisch gestalten zu lassen. Ich würde gerne ein paar einjährige Pflanzen einsetzen lassen. Das würde die meiste Zeit des Jahres für etwas Farbe sorgen. Das wäre hübsch. Hast du irgendwelche Vorschläge? Ich gab ihr die Cola und wir gingen wieder ins Wohnzimmer. Das mit den einjährigen Pflanzen klingt gut. Du sagtest, Martin sei erschrocken gewesen. Mehr als erschrocken. Er wurde blass. Ehe ich irgendwas sagen konnte, stammelte er, er arbeite noch so spät, um sich auf die Hearings vorzubereiten. Und noch während er redete, packte er alle Blätter auf einen Stapel. Was geschah dann? Gar nichts. Er fand das Notizbuch, gab es mir und ging. Und dann hat er dich am 30. August angerufen. Am Abend vor seinem Verschwinden. Er war sehr aufgeregt, hat geweint. Er sagte, es täte ihm leid. Als ich fragte, was, antwortete er, er habe einen furchtbaren Fehler begangen. Das waren seine Worte. Einen furchtbaren Fehler. Was hat er denn gemacht? Das wollte er nicht sagen. Er wiederholte es aber mehrmals und dann sagte er etwas wie, ich hatte ja keine Ahnung. Vermutlich ist jemand ins Zimmer gekommen oder vorbeigegangen, weil er einfach aufgelegt hat. Aber er hat nochmal angerufen. Keine 10 Minuten später. Er sagte, es tue ihm leid. Er entschuldigte sich. Aber er sagte nicht für was. Nein. Er ist ein großartiger Mann, sehr gewissenhaft, sehr sozial eingestellt. Er ist einer der intelligentesten Menschen, die ich auf dem Hill kennengelernt habe. Und so fleißig. Abends macht er an der Uni Georgetown seinen Master's Degree. Warum könnte er dich angerufen haben? Ich glaube, er hat geheime Unterlagen kopiert. Als die FBI-Agentin andeutete, es könnte sich eventuell um Spionage handeln, hast du das zurückgewiesen. Du hast sie regelrecht zur Schnecke gemacht. Was hast du denn von mir erwartet, Philipp? Warren will von dieser Variante nichts wissen, das hast du doch gemerkt. So wie er es sieht, wäre seine Kandidatur damit erledigt. Da könnte er recht haben. Warum erzählst du mir das? Weil die Wahrheit früher oder später herauskommt und ein Früher könnte seine Kandidatur retten. Es sind noch fast 5 Monate bis zur ersten Vorwahl. Genug Zeit für Schadensbegrenzung. Aber wenn dein Bericht erst gegen Jahresende veröffentlicht wird, haben wir keine Chance. Es gibt noch andere interessierte Parteien, Constance. Martens Freunde und Verwandte. Von Martin selbst ganz zu schweigen. Soll das heißen, dass du deinen Bericht nicht schreibst? Ich bin verpflichtet, gründlich zu sein. Du bist echt ein Scheißkerl, Philipp. Das hat nichts mit gründlich sein zu tun. Du willst nur deine kleine Rache. Das ist nicht wahr. Und ob das wahr ist? Weißt du, was dein Problem ist, Philipp? Du bist schwach. Du warst schon immer schwach. Als der Skandal bekannt wurde, war allen klar, was für eine Lappalie das ist. Sie würden nicht alles, wofür sie gearbeitet hatten, wofür ihre Familien Opfer gebracht hatten, für irgendein Stürmchen im Wasserglas wegen Parteispenden drangeben. Oh, da kannten sie aber den edlen Pfadfinder Philipp Barclay schlecht. Wumm, Karriereende. Hast du dich moralisch überlegen gefühlt, nachdem der Staub sich gelegt hatte und alle anderen weitergezogen sind? Oder bist du dir wie ein Trottel vorgekommen? Ich werde das zu Ende bringen. Mit BB war es genauso. Hör sofort auf, Constance. Du hast dich an ihre Regeln gehalten. Bis zum Ende. Bis zum beschissenen Ende. Die scheiß Ärzte waren beteiligt. Die Schwestern waren beteiligt. Und du hast dich auch daran beteiligt. Warum hast du mir nicht geholfen, gegen sie zu kämpfen? Wir haben alles Menschenmögliche getan. Warum hast du nicht dafür gesorgt, dass sie mir taten? Dass du dich ständig mit ihnen angelegt hast, hat gar nichts bewirkt. Du hast nicht gegen sie gekämpft. Du gehst jetzt wohl besser. Du hast erst gegen sie gekämpft, als sie nicht mehr war. Verschwinde! Als es zu spät war! Constance, verschwinde! Du hast es geschafft, mein Leben zu ruinieren. Und ich werde nicht zulassen, dass du Warrens ruinierst. Als sie ging, schlug sie die Tür zu. Ich lehnte mich an den Fensterrahmen und schaute nach draußen. Unten auf der Straße sah ich, wie sie in ihrem Cabrio davonbrauste, das Handy am Ohr. Es war immer derselbe Traum. Er änderte sich nie. Ich schlurfte durch einen dunklen Flur, zu dessen beiden Seiten Zimmer abgingen. In diesen Zimmern lagen Leute auf Betten, und wenn ich an einer Tür vorbeikam, sah mich der Bewohner an, dann sah er weg. Dann hörte ich ein Telefon klingeln, was seltsam war, da ich in dem Traum noch nie eins gehört hatte. Und das Klingeln wurde immer lauter. Hier spricht John Hurley von der Washington Post. Wir bringen in dieser Woche einen Artikel über die Untersuchung in Sachen. Wir werden schreiben, dass ein Geheimnis verraten wird und die nationale Sicherheit berührt ist. Sie wissen doch, dass ich einen nicht abgeschlossenen Fall nicht kommentieren kann. Sie wissen, dass ich sowas nicht jedem. Ich würde keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich versuchte zu verstehen, was die Stimme sagte und was das Gesagte zu bedeuten hatte. Kam aber nicht sehr weit, denn bald stolperte ich wieder durch den Flur. Als ich das nächste Mal aufwachte, hörte ich ein Klopfen. Ich taumelte zur Tür. Sie sind also nicht tot. Wie viel Uhr ist es? Wie wär's mit welchem Tag haben wir heute? Sie nahm ein Arzneifläschchen und las das Etikett. Wie viele davon haben Sie genommen? Ich glaube nicht, dass meine Medikamente das FBI was angehen. Was ist mit Ihrer Hose passiert? Was? Sie haben Dreck und Gras an der Hose. Warum sind Sie hier, Blair? Deswegen. Sie hielt mir eine Washington Post unter die Nase. Ich schlug die Zeitung auf, vor dem Datum stand Freitag. Seit Constance weggefahren war, waren über 48 Stunden vergangen. Die Schlagzeile lautete »Jagd auf flüchtigen Staatsdiener«. Man zitierte zuverlässige Quellen aus dem Umkreis der Ermittlungsbehörden und fuhr fort, Martin Green, führender Mitarbeiter des Geheimdiensteausschusses, sei das Ziel einer Großfahndung in einem Fall, der einen möglicherweise schweren Verstoß gegen Belange der nationalen Sicherheit beinhalte. Über die Auswirkungen auf die Präsidentschaftskandidatur des Favoriten Warren Young stellten diverse Koryphäen aus dem gesamten politischen Spektrum Mutmaßungen an. Das Justizministerium will Sie sofort sprechen. Sollte ich noch irgendetwas wissen, bevor wir uns dorthin aufmachen? Sie glotzte mich an. Nein. Ich glotzte zurück. Scheiß drauf. Ich warte draußen. An Ihrer Stelle würde ich mich rasieren und eine andere Hose anziehen. Wir kamen nie bis in Evans Büro. Blair hatte uns telefonisch angekündigt und Evans fing uns im Flur ab. Der Minister will uns alle sprechen. Schweigend fuhren wir hoch in den vierten Stock und gingen durch die heiligen Hallen zum Büro von Owen Hewlett, dem Justizminister der Vereinigten Staaten. Wenn man oberster Anwalt der Nation werden will, gibt es einige klar vorgezeichnete Wege. Der eine führt über den öffentlichen Dienst, ein anderer ist eine hervorragende akademische Laufbahn. Und der dritte ist die anwaltliche Tätigkeit in einer Kanzlei mit der richtigen Klientel und nachgewiesene langfristige finanzielle Unterstützung der siegreichen Partei. Diesen Weg hatte Owen Hewlett gewählt. Hewlett saß am Kopfende eines kleinen Konferenztischs. Zu seiner Rechten saß der Vizejustizminister David Parks, ehemaliger geschäftsführender Partner in Hewletts Kanzlei. Ihn hatte man geholt, um die Verwaltung auf Vordermann zu bringen. Hausintern hatte man Parks den Kosenamen die Axt verliehen. Ich gehe davon aus, dass Sie alle heute Morgen die Zeitung gelesen haben. Das haben wir, Herr Minister. Mr. Parks und ich haben soeben den Vormittag mit Edward Young verbracht. Es war nicht angenehm. Er wirft diesem Ministerium vor, die Kandidatur seines Sohnes zu sabotieren. So hat er es genannt. Sabotage. Das wirft er uns vor? Der Artikel zitiert Quellen aus dem Umkreis der Ermittlungsbehörden, das heißt im Ministerium oder im FBI. Wie sieht die Zeitplanung aus? Wir müssten die restlichen Befragungen in 2 Wochen beendet haben. Gut. Ich gehe davon aus, dass sich an der Beweislage nichts geändert hat. Wie schnell kriegen wir den Bericht, der diese Geschichte beendet? Beendet? Wir werden nicht zulassen, dass diese Geschichte während des Wahlkampfs tröpfchenweise an die Öffentlichkeit kommt. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Die Dame sagte soeben, dass die Befragungen in wenigen Wochen abgeschlossen sind. Die Befragungen schon, aber was wirklich passiert ist, wissen wir womöglich erst, wenn wir Green gefunden haben. Wir brauchen den Bericht jetzt. Und es gibt keine Hinweise auf Spionage. Das ist nicht ganz zutreffend, Sir. Es gibt zwar nur Indizien, aber wenn Sie ein führender Ausschussmitarbeiter und eine ausländische Agentin treffen... Wumm. Alle schreckten auf, als Parks Hand auf die Tischplatte schlug. Jetzt reicht's aber, Mister! Evans' Gesicht lief rot an. Staatssekretäre waren zwar keine Senatoren oder Kabinettsmitglieder, hatten aber einen zu hohen Rang, um so angepflaumt zu werden, zumal vor Untergebenen. Dass Blairs Wangen rot anliefen, war ein Indiz dafür, dass auch sie sich für ihn schämte. Am interessantesten fand ich meine eigene Reaktion. Ich reagierte nämlich überhaupt nicht. Ein Wunder moderner Medizin. Philip Barclay unplugged. Wer zum Teufel hat behauptet, sie hätten sich getroffen? 2 Personen, die in einem überfüllten öffentlichen Raum einen Tisch teilen, mehr nicht. Um in das Museum zu kommen, haben beide eine weite Strecke zurückgelegt. Und nichts deutet darauf hin, dass sie das vorher oder danach schon mal getan hätten. Na und, was beweist das schon? Vielleicht waren sie ein Liebespaar oder sowas. Aber sie haben sich kein einziges Mal angefasst. Woher wollen Sie das wissen? Zum Teufel nochmal, nach allem, was unsere tolle FBI-Agentin weiß, hätte sie genauso gut unter den Tisch fassen und ihm einen runterholen können. Der Minister legte Parks eine Hand auf den Arm. In diesem Stadium einen Bericht zu verfassen, so etwas tun wir nicht. Na schön. So wie ich das sehe, müssen wir mehrere Interessen unter einen Hut bekommen. Die Integrität unseres Ministeriums, das öffentliche Interesse an einer gründlichen Untersuchung und die wichtigen Interessen eines angesehenen Bürgers. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, bis der Staatssekretär anders entscheidet. Aber ich habe den Eindruck, dass es eine undichte Stelle gibt, die in der Öffentlichkeit zu einer Fehleinschätzung geführt hat. Und wir müssen wieder für Ordnung sorgen, indem wir die uns gegenwärtig bekannte Wahrheit mitteilen, die lautet, dass es keinen Beweis für undichte Stellen im Geheimdiensteausschuss gibt. Damit stellt sich die Frage, ob Mr. Barclay bereit ist, einen solchen Bericht zu verfassen und zu unterschreiben. Jawohl, Sir. Gut. Nennen Sie ihn einen vorläufigen Bericht, wenn Sie wollen, aber ich möchte ihn in 2 Wochen vorliegen haben. Die Sitzung war beendet. Evans ging zurück in sein Büro und Blair folgte mir in meins. Sie schloss die Tür und lehnte sich mit verschränkten Armen dagegen. Eins muss ich wissen. Haben Sie mit der Post gesprochen? Ja. Ich wusste, dass Sie es waren. Ich wollte es bloß nicht glauben. Sie hatten die Story schon, als er mich anrief. Wann befragen Sie Diana Morris? Warum? Ich will dabei sein. Danke, aber das übernehme ich. Sie stellen sämtliche Fragen. Ich will nur die Antworten hören. Ich beaufsichtige die Ermittlungen und ich muss den Bericht am Ende unterschreiben. Ich bitte Sie nicht darum, Blair. Ich will bei dieser Befragung dabei sein. Morgen früh um 10 Dianas Wohnung. Diana Morris stammte aus Nebraska. Sie war attraktiv, eine Rubensfigur unter konservativ geschnittener Kleidung, helle Haut, hellblaue Augen, dunkelblonde Haare mit Strähnchen. Als einziges nicht ins Bild passte die Tätowierung über ihrem Fußknöchel. Ich saß auf einem übermäßig gepolsterten Sessel und durfte Agent Turners Fähigkeiten bewundern. Sie hatte es binnen 20 Minuten nach dem Kennenlernen geschafft, die Förmlichkeit einer offiziellen Befragung in die intime Atmosphäre eines Beileidsbesuchs zu verwandeln. Hatte Martin Freunde im Ministerium? Kennen Sie welche? Mitchell Glass, die waren oft zusammen, als sie noch beide im Bankenausschuss waren, aber in letzter Zeit nicht mehr. Soweit ich weiß, arbeitet Mitch jetzt im Wahlkampfbüro von Senator Young. Diana. Ich würde Sie gern noch etwas sehr Persönliches fragen. War zwischen Ihnen und Martin alles in Ordnung? Ich meine, bevor er verschwand? Ich glaube schon. Ich muss das fragen, also seien Sie mir bitte nicht böse. Glauben Sie, da könnte eine andere Frau gewesen sein? Nein, wir lieben uns. Dann ist nichts passiert, was Anlass zur Sorge geben könnte? Keine überraschenden Abwesenheiten, keine seltsamen Anrufe oder dergleichen? 100 Punkte. Dianas Miene bewies, dass Blair auf etwas gestoßen war. Gibt es da etwas, Diana? Ich habe ihn telefonieren hören. einmal. Mit einer Frau? Ich habe einen Namen mitbekommen. Welchen Namen? Naomi. Naomi? Ich glaube, es war Naomi. Wer ist Naomi? Weiß ich nicht. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Vor 6 Wochen kam Martin mehrere Tage nicht zur Arbeit. Ich glaube, er war... New York. New York? Aus irgendeinem Grund dachte ich, es wäre New Jersey gewesen. Ja, das hat er erzählt. Er sagte, er müsse da irgendwelche Familienangelegenheiten erledigen. Aber Sie wissen, dass es New York war? Ja. Er hat täglich angerufen, als er weg war. Auf meinem Handy. Auf dem Display habe ich die Nummern gesehen, von denen aus er angerufen hat. Und das waren New Yorker Nummern. Ich habe sie aufgeschrieben. Warum? Ich weiß nicht genau. Waren Sie aus irgendeinem Grund besorgt? Bevor er aufbrach, hat er sich seltsam verhalten. Deswegen habe ich die Nummern aufgeschrieben. Haben Sie die Nummern überprüft, um herauszufinden, von wo aus er angerufen hat? Nein. Verstehe. Was hat er Ihrer Meinung nach in New York gemacht? Weiß ich nicht. Er hat es mir nicht gesagt und ich habe nicht gefragt. Letzte Frage, dann verschwinden wir. Haben Sie die Telefonnummer noch? Ich würde sie mir gern aufschreiben. Was halten Sie von der? Bei Miss Nebraska lauert unter der glatten Oberfläche mehr, als man vermutet. Sie hat eine Tätowierung. Großer Gott, Philipp, sogar ich habe eine Tätowierung. Wo? Und was ist mit Naomi? Vermutlich ist Naomi ein Codename für Magda Takacs. Oder Martin hatte nebenher noch was laufen. Das erklärt aber nicht die Portrait Gallery. Die Indizien deuten auf Spionage hin. Sie klingen ziemlich überzeugt. Martins New Yorker Anrufe kamen alle von öffentlichen Fernsprechern. Das sieht man an den Nummern. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Green Landesverrat begangen hat. Ich schreibe einen Bericht, der das bestreitet. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Dieser Fall sollte Ihrer Karriere förderlich sein. Was ist, wenn er Warren Young stürzt? Scheiß auf Warren Young! Ich habe nichts von Ihrem Telefonat mit der Post gesagt. Danke. Aber wenn noch mal was durchsickert, sind Sie dran. Ich wollte nur, dass Sie es wissen. Mit dem Lageplan der Telefonzellen und dank Dianas Aufzeichnungen der Uhrzeit jedes Anrufs machte sich Blairs Team in New York an die Arbeit. Binnen 24 Stunden hatten sie alle Stellen überprüft. Wir haben sein Hotel gefunden. Ein paar Straßen von der Telefonzelle an der 9th Avenue entfernt. Eine billige Absteige namens The Lancaster. Wie kommt Ihr Bericht voran? Ich werde termingerecht abschließen. Und wie deuten Sie darin die Sache mit den Telefonzellen? Es zeigt, dass er die Angewohnheit hatte, öffentliche Fernsprecher zu benutzen. Gar nicht übel. Es macht keinen Spaß. Sie drücken Green die Daumen. Was soll das denn heißen? Sie identifizieren sich mit ihm. Was hoffen Sie insgeheim? Dass Martin wirklich etwas gegen Warren in der Hand hat? Vielleicht den nächsten Wahlkampffinanzierungsskandal? Glauben Sie, er hat Warrens Wahlkampf in New York observiert? Warren war in derselben Woche in New York? Und zu einer Spendenaktion. Zuerst Mrs. Warren, dann alle beide. Vielleicht sollten Sie weniger Zeit darauf verwenden, mich zu analysieren, als herauszufinden, worum es bei diesem Fall geht. Ich legte auf. Zuerst rief ich Mitchell Glass, den ehemaligen Mitarbeiter und Freund von Martin Green, im Bankenausschuss an. Wie sich herausstellte, war Mitch jetzt für Warren Youngs Wahlkampffinanzierung zuständig. Mit ein bisschen Druck und ein paar kleinen Notlügen brachte ich ihn dazu, mir sämtliche Wahlkampfkostenunterlagen des Monats August zu faxen. Town Limo, stets zu Diensten. Guten Morgen, ich heiße Philip Barclay. Ich rufe im Auftrag von Warren Youngs Präsidentschaftswahlkampfteam an. Ja, Sir. Möchten Sie einen Wagen vorbestellen? Nein, heute nicht. Mit wem spreche ich? Mit Mike. Mike, ich bin mit einer den Wahlkampf betreffenden Finanzangelegenheit befasst. Ich habe hier eine Rechnung für einen Wagen und einen Fahrer vorliegen, die vom 8. bis 10. August für Constance Young zur Verfügung gestellt wurden. Okay, stimmt mit der Rechnung was nicht? Nein, alles bestens. Wir sind nur gehalten, aus buchhalterischen Gründen zwischen Wahlkampfnutzung und privater Nutzung zu unterscheiden. Ich wüsste gern, ob Sie in einem Fahrtenbuch oder so etwas Zeiten und Fahrziele festhalten. Damit könnte ich eventuelle Diskrepanzen dokumentieren. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Mittwoch, Donnerstag, Freitag und... Also, sieht so aus, als wären wir bis Freitagabend unterwegs gewesen. Wir haben Sie zu einer Adresse in Southampton gefahren, das war's dann. Wollen Sie die Kopien haben? Können Sie die faxen? Stets zu Diensten. 10 Minuten. Es war kurz nach 12 Uhr mittags, als ich mein Büro verließ und im Taxi zum Washingtoner National Airport fuhr. Ich nahm den Shuttleflug um 1 nach New York und ein Taxi nach Midtown Manhattan. Es war ein heißer Septemberfreitag. Um 3:15 fuhr eine Lincoln-Limousine an der Ecke 75th Lexington vor. Die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite glitt nach unten. Sehen Sie Barclay? So ist es. Mr. Murphy? Hier ist mein Ausweis. Er betätigte den elektronischen Türöffner und ich stieg ein. Die Scheibe glitt nach oben. Hitze und Lärm verschwanden, verdrängt von getöntem Glas, Klimaanlage und Hintergrundjazz aus der Stereoanlage. Der Wagen blieb im Leerlauf stehen, während Murphy noch eine Weile meine Legitimation betrachtete. Hier. Danke, dass Sie sich mit mir treffen. Keine Ursache. Es liegt auf meinem Weg. Sie wollen also wissen, ob die Gattin des Senators mit ihren manikürten Fingern in die Keksdose gegriffen hat. Genau so ist es. Ich verrate Ihnen was. Aber Sie dürfen mich nicht zitieren. Nur zu. Es bleibt unter uns. Dem Miststück würde ich nicht weiter trauen, als ich Sie werfen kann. In den Unterlagen steht, Sie hätten Sie 3 Tage lang durch die Gegend gefahren. Ich habe Sie Mittwoch am Flughafen LaGuardia abgeholt und zu einem Schickimicki-Schönheitssalon an der East Side gebracht. Dann weiter zum Plaza. Später ging's rauf nach Armung zu einer dieser Partys, wo man 10.000 für ein Essen berappt, das man dann im Stehen isst. Freitag habe ich sie zu noch einer von der Sorte in die Hamptons rausgefahren. In den Unterlagen steht, Sie haben sie am Donnerstag zu einer anderen Adresse in Manhattan gefahren. Ins Bliss. Kosmetiksalon. Unten in Soho. Wo die reichen Damen Finger, Fußnägel und eine neue Haut kriegen. Ach. Unterwegs zum Kosmetiksalon haben wir angehalten. Und dann haben wir gewendet und sind quer durch die Stadt gefahren. Wohin? Zum Waldorf Astoria. Von dort ein Stückchen die Lex runter. Da war sie etwa eine Stunde lang. Wen sie getroffen hat, weiß ich nicht. Wussten Sie beim Abholen, dass sie dorthin fahren wollte? Nein, sie aber auch nicht. Sie hat mit jemandem telefoniert. Und ich höre sie Waldorf Astoria sagen. Ist sie angerufen worden oder hat sie selbst angerufen? Sie wurde angerufen. Ich würde gerne im Waldorf Halt machen. Ich möchte mich da drin mal umsehen. Dauert nur eine Minute. Wir fuhren in den Straßenzug, wo das Waldorf lag, und er hielt knapp südlich vom Eingang zur Lexington Avenue am Bordstein. Ich betrat das Hotel durchs Foyer und verließ es am Ausgang zur 49th Street wieder und ging zu einem öffentlichen Fernsprecher an der Straßenecke, einem Totempfahl aus Stahl und Plastik. Ich vergewisserte mich, dass es eins der von Green benutzten Telefone war, ging dann zurück ins Hotel und aus dem Vordereingang zur wartenden Limousine. Irgendwas geht hier ab. Was? Sehen Sie den schwarzen Ford hinter dem UPS-Transporter? Was ist damit? Das ist eine Beschattung. Ich kenne mich aus. Waren Sie bei der Polizei? 28 Jahre lang. Die meisten davon in diesem Bezirk. 2 Typen sitzen in einem Auto und bemühen sich nicht aufzufallen. Von der New Yorker Polizei? Wahrscheinlich von einer Bundesbehörde. Vielleicht FBI. Oder von der Drogenbehörde, DEA. Als die Ampel an der Ecke grün wurde, fädelte Michael sich wieder in den Verkehr ein. Der schwarze Wagen blieb stehen. Tja, was wollen Sie sonst noch wissen? Um wie viel Uhr hatte Mrs. Young ihren Kosmetiktermin? Um 11. Sie bekam dann einen 9 für 9:30. Aus Dianas Aufzeichnungen ging hervor, dass das Telefon in der Nähe des Waldorf um 10:40 benutzt worden war. Green hatte also vermutlich Diana angerufen, während er auf Constance wartete. Herzlichen Dank für die Information. Lassen Sie es mich wissen, falls Ihnen noch was über den Halt beim Waldorf einfällt. Kein Problem. Samstag ging ich auf den Friedhof. Constance hatte keine Zeit verschwendet. Das Grab war mit Blumen geschmückt und in das stellenweise unansehnliche Gras waren neue Soden eingesetzt worden. Ich erklärte meiner Tochter, wenn ich meine Arbeit tat, gründlich und gewissenhaft, könnte das für uns alle richtig schwierig werden. Ich erzählte ihr, dass Mami sich verändert hatte, dass es ihr sehr schlecht gegangen war, als ihr kleines Mädchen in den Himmel gekommen war, und dass Menschen manchmal kaputt gehen, genau wie Spielsachen. Ich ging den Weg hinunter zur Straße. Rechts von mir saß eine Frau in einem Rollstuhl vor dem 15 cm hohen Bordstein, den sie nicht überwinden konnte. Sie merkte nicht, dass ich näher kam. Kann ich helfen? Danke. Aber ja, nur zu. Ich stellte mich hinter den Stuhl und schob sie über die Bordsteinkante. Die Frau sah mich über die Schulter hinweg an und streckte die Hand. Susan Edwards. Philip Barclay. Sehr erfreut. Wen haben Sie besucht? Meine Tochter. Oh. Wann ist sie denn verstorben? Vor etwas über 3 Jahren. Wen haben Sie besucht? Mein Mann. Wir waren vor 7 Jahren auf dem Beltway in einen Unfall verwickelt. So bin ich zu meinem Rolli gekommen. Sind Sie Anwalt? Sieht man mir das an? Jeder in Washington ist Anwalt, jedenfalls jeder Mann mit Schlips. Was für ein Anwalt sind Sie? Regierungsanwalt im Justizministerium. Mein Mann war Antitrust-Anwalt. Ich muss Sie um noch einen Gefallen bitten. Hinter diesen Türen steht ein Münztelefon. Wenn Sie mir ein Taxi rufen, verspreche ich, dass Sie für den Anruf nichts bezahlen müssen. Da habe ich einen besseren Vorschlag. Wohin wollen Sie? Ich fahre nicht direkt nach Hause. Vorher gönne ich mir in einem McDonald's einen Hamburger mit einer großen Portion Pommes und einem Erdbeershake. An meinem Wagen angelangt, zeigte sie mir, wie man ihr auf den Beifahrersitz half und den Stuhl zusammenklappte. 10 Minuten später waren wir an dem McDrive und bestellten und erhielten unser Mittagessen. Ich habe Ihnen erzählt, was ich mache. Wie steht's mit Ihnen? Recherchen. Was für Recherchen? Regierungsprogramme. Vorschriften von Bundesbehörden, Berichte, Statistiken, solche Sachen. Ich arbeite für eine kleine Firma, die Recherchen für Klienten durchführt, die sich für das interessieren, was die Regierung plant. Ich verbringe die eine Hälfte meiner Arbeitszeit in der Kongressbibliothek und die andere Hälfte zu Hause im Internet. Mhm. Klingt interessant. Mhm. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen? Was denn? Was ist aus Ihrer Frau geworden? Wir haben uns scheiden lassen. Ich bin ziemlich direkt. Stimmt's? Hm. Macht nichts. Ich fuhr sie nach Hause zu einer hübschen vierstöckigen Anlage mit Eigentumswohnungen bei Alexandria. Wir sollten Visitenkarten austauschen. Vielleicht gönnen wir uns irgendwann nochmal ein Powerlunch. Ich habe keine Karte dabei, aber geben Sie mir Ihre. Hier steht alles drauf. Telefon, Fax und E-Mail. Ich bin sehr leicht erreichbar. Tja, dann adieu, Philipp. Und danke für alles. Wieder in meiner Wohnung fand ich auf meinem Anrufbeantworter eine Nachricht von Blair. Ich weiß nicht, wo Sie sind. Ich hoffe aber, dass diese Nachricht Sie rechtzeitig erreicht. Sie haben morgen früh um 9 einen Termin beim Justizminister. Dann erfahren Sie die Neuigkeit. Aber falls Sie noch immer an Ihrem Bericht arbeiten, können Sie sofort damit aufhören. Ich betrat den kleinen Konferenzraum 10 Minuten zu früh, war aber der Letzte. Ich nahm auf dem Stuhl neben Blair Platz, die auf der Randspalte eines Berichts Notizen machte. Rechts wurde der Minister von der Axt flankiert. Zur linken und somit für eine Art soziopathische Symmetrie sorgend saß Jared Sanders. Zwischen Sanders und Blair saß Alan Evans. Es hat eine Entwicklung gegeben und Agent Turner wird sie auf den neuesten Stand bringen. Blair reichte mehrere Stapel Dokumente um den Tisch. Der Minister, Sanders und die Axt ließen ihre unberührt, was bedeutete, dass bereits eine exklusivere Sitzung stattgefunden hatte. Bei den Dokumenten handelt es sich um Bankauszüge einer kleinen Sparkasse in New Jersey. Das Konto läuft auf den Namen Martin Green. Die Adresse ist das Haus seiner Eltern. 3 Jahre lang gibt es auf dem Konto praktisch keine Bewegung. Aber 4 Tage nach Greens Verschwinden werden $50.000 eingezahlt. Telegrafisch angewiesen von einer Bank in Liechtenstein. Wir versuchen, sie zu ermitteln, sind aber nicht optimistisch. Bestechungsgeld. So lautet unsere Theorie. Jared Sanders wackelte angewidert mit dem Kopf. Für schmutziges Geld verraten. Die Axt wandte sich Turner zu. Ist das Geld noch drauf? Ja, jeder einzelne Dollar. Wie haben Sie es gefunden? Das FBI-Büro vor Ort bekam am Samstag den Anruf einer Frau, die ihren Namen nicht verraten wollte. Haben wir inzwischen Erkenntnisse darüber, was er Ihnen für das Geld gegeben hat? Gewisse nachrichtendienstliche Unterlagen wurden falsch abgelegt. Auf den Akten wurden Greens Fingerabdrücke gefunden. Hört sich für mich verdammt überzeugend an. Unbedingt. Da haben wir unseren Fall. Was gibt's denn? Herr Minister, falls es Dokumente sind, mit denen Green ohnehin zu tun hatte, beweisen die Fingerabdrücke gar nichts. Sie haben es hier mit einem Spion zu tun, nicht mit einem Idioten. Was für Beweise erwarten Sie eigentlich? Diese neue Entwicklung mit dem Bankkonto ändert die Sachlage komplett. Jetzt haben wir Beweise dafür, dass Staatsgeheimnisse verraten wurden, was unseren geplanten Zwischenbericht meines Erachtens gegenstandslos macht. Wenn wir diese Geschichte nicht im Keim ersticken, wird ein Mitglied der Opposition die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses verlangen. Und dann werden Sie die Sache monatelang auf den Titelseiten halten. Nun, das bedeutet, dass wir den Bericht umschreiben und die ganze Angelegenheit möglichst bald aufarbeiten müssen. Ist jemand nicht einverstanden? Ich bin nicht einverstanden. Alle Köpfe drehten sich in meine Richtung. Sie sind nicht einverstanden? Hochverrat ist das schlimmste Verbrechen im Bundesgesetzbuch. Falls wir beantragen würden, aufgrund der jetzigen Beweislage ein Verfahren gegen Green zu eröffnen, würde unser Ansehen umgehend abgewiesen. Und dieses Ministerium stünde dumm da. Das ist Blödsinn. Dummes Zeug. Uns liegen Fotos von einem Treffen dieses Mannes mit einer ausländischen Agentin vor. Vor ein paar Tagen erst haben Sie den Standpunkt vertreten, es habe gar kein Treffen stattgefunden. Damals wussten wir noch nicht, dass Geld geflossen ist. Das Geld lässt darauf schließen, dass etwas passiert ist. Wir wissen aber nicht, was. Wie will man jemanden wegen Spionage verurteilen, wenn man nicht beweisen kann, dass Geheimnisverrat begangen wurde? In diesem Ministerium gibt es Vorschriften, was die Anklageerhebung in Fällen mit nicht ausreichender Beweislage angeht. Ich möchte mich mit dem Vizeminister, Miss Turner und Mr. Sanders in meinem Büro besprechen. Es dauert nicht lange. 20 Minuten später kamen der Minister und sein Grüppchen wieder. Wir haben die Lage erörtert und ich habe beschlossen, dass wir momentan keine Anklage erheben werden. Agent Turner hat mir versichert, die Chancen stünden gut, dass sich die Beweislage gegen Green bald verbessert. Und deshalb habe ich, aus den vom Staatssekretär vorgetragenen soliden Gründen entschieden, die weitere Entwicklung abzuwarten. Gibt es noch Fragen? Zurück im Büro druckte ich meinen Berichtsentwurf einmal aus und steckte die Diskette in meine Hemdtasche. Dann öffnete ich eine neue Datei, tippte Rücktrittsgesuch in die Betreffzeile und starrte auf den blinkenden Cursor. Ich fühlte mich so ähnlich, als würde ich ertrinken. Kurz und knackig. Kein Lamentieren. Blair Turner stand an der Ecke meines Schreibtischs und sah mir über die Schulter. Philipp, ich habe gründlich nachgedacht. Woher könnten Sie etwas über diesen Fall wissen, was ich nicht weiß? Welche Quellen haben Sie? Ich komme immer wieder auf dieselbe Antwort. Constance. Sie hat Green beim Fotokopieren von Dokumenten erwischt. Später hat er sie angerufen und ist mehr oder weniger gestanden. Das waren die Anrufe, nach denen Sie Warren gefragt haben. Sie wussten, dass Green schuldig war. Die ganze Zeit schon hatten Sie die Beweise. Oder wollten Sie Constance Eingeständnis später gegen die beiden verwenden, wenn es am meisten Schaden anrichten würde? Ich wollte es überhaupt nicht verwenden. Und wieso nicht? Weil sie gelogen hat. Was? Wir waren verheiratet. Also warum hat sie gelogen? Es kann nur einen Grund geben. Raus damit. Die Wahrheit ist noch schlimmer. Ich höre. Das war's. Die Wahrheit ist noch schlimmer. Auf Wiedersehen, Philip Barclay. Sie sind ein interessanter Mann. Ich wünschte, ich hätte Sie viel früher kennengelernt. Gleichfalls. Nach 15 Jahren in Washington, fast 40 auf dieser Erde, hatte ich einen Arbeitsplatz, ein Apartment und einen Arzt. Als ich den Arzt aufsuchte, um Kopien meiner medizinischen Unterlagen abzuholen, dauerte das einen ganzen Vormittag. Der Vermieter war nur zu gern bereit, meinen Mietvertrag zu beenden, genau wie die Firma, von der ich die Möbel geleast hatte. Blieb noch der Job. Ich sagte Evans, dass ich keine Verabschiedung wollte. Er kam runter in mein Büro, meinen Ausweis in der Hand. Nehmen Sie ihn. Offiziell haben Sie ihn verloren. Deshalb konnten Sie ihn nicht zurückgeben. Er begleitete mich zum Fahrstuhl und drückte auf den Knopf. So sollte es nicht enden. Das geht schon in Ordnung. Ich werde mich da drüben einleben, die Anwaltsprüfung ablegen und eine kleine Kanzlei aufmachen. Ich setze ein paar Testamente und Verträge auf, bearbeite gelegentlich eine Scheidung und ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer. Wenn nicht viel los ist, gehe ich angeln. Klingt gut. Vielleicht stoße ich als Partner dazu. Die Fahrstuhltür ging auf, wir gaben uns die Hände und ich war allein. Alles in allem hatte es keine 24 Stunden gedauert, bis ich sämtliche Bande gekappt hatte. Familie, Laufbahn, Beziehungen, Bindungen, Besitz, Erinnerungen. Das alles passte bequem in den Kofferraum meines Wagens. Um 10 war ich im Bett, meine Klamotten und Rasiersachen auf dem Stuhl neben mir. Das Telefon klingelte um 7. Ja. Philipp, Blair, Sie haben ihn gefunden. Sie haben Martin gefunden. Sind Sie noch dran? Green? Ja, oh. Im Alta Vista Motel in Reading, Pennsylvania. Vor einer knappen Stunde. Vernehmen Sie ihn? Nein. Warum nicht? Er ist tot. Selbstmord. Wie ist er gestorben? Er hat eine Handvoll Tabletten geschluckt, ist in eine mit warmem Wasser gefüllte Wanne gestiegen und hat sich mit einer Rasierklinge die Pulsadern aufgeschlitzt. Und dann hat er einfach da gelegen und zugesehen, wie sein Leben zu Ende ging. Selbstmord? Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, Philipp. Nur zu. Im Grund war er zutiefst desillusioniert. Er verachtete die Politik und ihre Kompromisse. Er hielt uns für unmoralisch und zwar nicht nur die Art, wie wir uns selbst regieren, sondern auch, wie wir andere Völker behandeln. Welches Beruhigungsmittel hat er benutzt? Rohypnol, sehr wirksam. Die einzigen Fingerabdrücke auf dem Fläschchen stammen von ihm. Und ehe Sie fragen, Diana hat auch kein Rezept für das Zeug. Sie wurde benachrichtigt? Gleich nach seiner Familie. Sie wollen ihn übermorgen beerdigen und der Minister möchte, dass wir ihnen den Gefallen tun. Was ist mit Magda Takac? Weg. Ist gestern Abend ausgereist. Verdammt. Wir konnten nichts dagegen tun. Aber es ist ein weiteres Indiz dafür, dass das Treffen in der Portrait Gallery nicht harmlos war. Sind Sie noch dran? Ich bin noch dran. Sie arbeiten nicht mehr für die Regierung. Stimmt. Ich muss das melden, Philipp. Der Minister wird bluthusten. Tja, wie Sie sagten, ich arbeite nicht mehr für die Regierung. Am ersten Tag fuhr ich bis Columbus, Ohio. Verbrachte eine unruhige Nacht in einem Motel und fuhr bei Sonnenaufgang weiter. Gegen Mittag erreichte ich den Norden New Jerseys. Ich rief die Synagogen in Greens Heimatstadt an und fand die richtige. Früh am nächsten Morgen traf ich dort ein und setzte mich in die letzte Bankreihe. Diana Morris kam allein. Warren und Constance ließen sich in der zweiten Reihe nieder, direkt hinter der Familie. Warren wirkte ernst, aber nicht untröstlich, hatte eine Art neutrale Miene aufgesetzt, die seine Berater wahrscheinlich als angemessen für das Begräbnis eines Kollegen eingeübt hatten, der öffentlich mit einer schweren Straftat in Verbindung gebracht wurde. Der Gottesdienst dauerte nicht lange. Ich sah zu, wie Senator und Mrs. Young Greens Familie ihre Anteilnahme ausdrückten, ehe sie zum Flughafen aufbrachen. Der Trauerzug formierte sich. Ich ging zu Diana Morris, die allein neben ihrem Wagen stand. Miss Morris, kennen Sie mich noch? Philip Barclay vom Justizministerium. Ich war mit der FBI-Agentin bei Ihnen zu Hause. Ja. Wollen Sie mich begleiten? Ich setze Sie anschließend wieder hier ab. Ja, das wäre sehr freundlich. Wir bildeten das Ende des Trauerzugs. Heute Morgen steht ein Artikel in der New York Times. Darin heißt es, Martin sei ein Spion gewesen und habe sich umgebracht. Martin hätte so etwas nie getan. Das hätte er mir nicht angetan. Sie griff in ihre Handtasche und holte ein mit einer Schnur zusammengebundenes Dokument heraus. Was ist das? Ein Ketubah. Ein traditioneller jüdischer Heiratsvertrag. Es ist eine jüdische Tradition. Dieser Vertrag wird bei einer gemischtreligiösen Ehe geschlossen. Ich bin Lutheranerin. Wir beide haben diesen Vertrag unterzeichnet und Gelübde vorgelesen, die wir einander geschrieben haben. Außerdem Stellen aus dem Alten und dem Neuen Testament. Wir betrachteten uns als verheiratet, Mr. Barclay, auch wenn wir es keinem verraten haben. Das Lancaster Hotel lag in Manhattan in einer Gegend zwischen der 10th und der 11th Avenue. Greens früheres Zimmer wirkte wie ein Set aus einem Film der schwarzen Serie. Ein durchgelegenes Bett, eine Kommode und eine Lampe mit kaputtem Schirm. Ich verstaute den Inhalt meines Koffers in den Schubladen und breitete einen Stadtplan auf dem Bett aus. Ich markierte die Standorte der Telefonzellen und schrieb die Uhrzeiten der Anrufe auf. Am nächsten Morgen nahm ich die U-Bahn zur ersten Telefonzelle, die Green am Dienstagvormittag seiner New York-Reise benutzt hatte. Sie lag am Broadway, direkt gegenüber vom Park vor dem Rathaus. Ein Steinwurf davon stand das Woolworth Building. Irgendwo musste ich schließlich anfangen. Inmitten der marmornen Opulenz des Foyers fand sich eine billige Tafel, auf der die Namen der etwa 50 Mietparteien mit weißen, herausgehobenen Lettern auf schwarzer Leere schwebten. Ich überflog die Liste und als ich bei J ankam, entdeckte ich etwas, das sich Jüdischer Internationaler Arbeitsverein nannte. Ich dachte mir, warum nicht gleich dort anfangen und nahm den Fahrstuhl in den 24. Stock. Die hölzerne Tür des Vereins war verschlossen. Aber unter der Tür schien Licht durch. Wer ist da? Ich heiße Philip Barclay. Die Tür öffnete sich ein paar Zentimeter weit und eine ältere Frau spähte mich durch den Spalt an. Was wollen Sie? Ich bin vom Justizministerium. Ich führe Ermittlungen durch. Als ich meinen Ausweis hochhielt, öffnete sie die Tür ganz. Wir schließen heute früher. Die Frau war wohl fast 80 und auf eine Größe von etwas über 1,50 Meter gebeugt. Sie trug einen langen grauen Mantel, orangeroten Lippenstift und eine entsprechende Perücke, die aussah, als wolle sie jeden Moment verrutschen. In den Händen hielt sie zwei große papierne Einkaufstüten. Wir schließen heute früher. Ich wollte gerade gehen. Ich holte Greens Foto hervor und hielt es ihr hin. Ich wüsste gern, ob Sie diesen Mann schon mal gesehen haben. Ist er das? Wer denn? Der, den Sie suchen. Er heißt Martin Green. Mrs. Singer war ein guter Mensch. So hätte sie nicht sterben dürfen. In ihrer eigenen Wohnung. Wann war das? Vorgestern Nacht. Sie sind in ihre Wohnung eingebrochen. Ich dachte, Sie wären deswegen hier. Es tut mir leid. Das wusste ich nicht. Dieser Mann hatte nichts damit zu tun. Es tut mir sehr leid. Ist hier noch jemand, dem ich das Foto zeigen kann? Ich bin die Einzige. Kommen Sie! Wir warteten gemeinsam auf den Fahrstuhl. Sie schaute verloren auf die Bodenfliesen. Kann ich Ihnen helfen? Mit den Tüten. Kannten Sie Naomi? Bitte? Mrs. Singer. Kannten Sie sie? Nein, nicht persönlich. Sie hieß Naomi? Naomi. Sie war zu allen nett. Und sie ist vorgestern Nacht gestorben. Im Namen der Macht. Ein Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Stephen Horne. Erster Teil. Es sprachen Philip Barclay, Christian Berkel, Blair Turner, Caroline Eichhorn, Alan Evans, Wolf-Dietrich Sprenger, Warren Young, Udo Schenk, Constance Young, Andrea Sawatzki, Susan Edwards, Sophie Reuss und viele andere. Technische Realisation Benedikt Witzenhofer und Matthias Fischenich, Regieassistenz Matthias Kapohl, Bearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.